Der kleine Nachtalb stand noch immer auf der Stelle, wo die Wärter ihn verlassen hatten. Er fühlte sich plötzlich niedergeschlagen und mutlos, ohne recht zu wissen, warum. Auch er war sehr erschöpft von der langen, langen Reise, und nicht einmal die Tatsache, dass er als Erster angekommen war, munterte ihn auf. »Hallo«, hörte er plötzlich ein piepsendes Stimmchen, »ist das nicht Freund Wuschwusul? Wie schön, dass Sie auch endlich hier sind!« Der Nachtalb blickte sich um und seine Mondaugen glühten vor Verwunderung auf, denn auf einer Balustrade, nachlässig gegen einen elfenbeinernen Blumentopf gelehnt, stand Ück-Ück und schwenkte seinen roten Zylinder. »Huh«, machte der Nachtalb fassungslos und nach einer Weile noch einmal »Huh«, es fiel ihm einfach nichts Gescheiteres ein. »Die anderen beiden«, erklärte der Winzling, »sind bis jetzt noch nicht eingetroffen. Ich bin seit gestern Morgen hier.« »Wie, wie hat man das gemacht?« »Nun ja, ich sagte Ihnen doch, ich habe eine Rennschnecke.« Der Nachtalb kratzte sich mit seiner kleinen rosa Hand den Kopf. »Ich muss sofort zur kindlichen Kaiserin.« Ück-Ück blickte ihn nachdenklich an. »Ich habe mich schon gestern angemeldet.« »Angemeldet? Kann man dann nicht sofort zu ihr?« »Ich fürchte, nein, man muss lange warten. Es ist, wie soll ich sagen, ein enormer Andrang von Boten hier.« »Wieso?« »Am besten, Sie sehen sich die Sache selbst an. Kommen Sie, lieber Wuschwusul, kommen Sie!« Sie machten sich zu zweit auf den Weg. Die Hauptstraße, die in einer immer enger werdenden Spirale um den Elfenbeinturm aufwärts lief, war voll von einer dicht gedrängten Menge der seltsamsten Gestalten. Turban, geschmückte Djinns, winzige Kobolde, dreiköpfige Trolle, bärtige Zwerge, leuchtende Feen, bocksbeinige Faune, Wildweibchen mit goldlockigem Fell, glitzernde Schneegeister und zahllose andere Wesen bewegten sich die Straße hinauf und hinunter, standen in Gruppen beieinander und redeten leise oder hockten auch stumm auf dem Boden und blickten trübselig vor sich hin. Wuschwusul blieb stehen. »Was tun die alle hier?« »Das sind alles Boten, Boten aus allen Gegenden Phantasiens, und alle haben die gleiche Botschaft wie wir. Ich habe schon mit vielen von ihnen gesprochen. Es scheint überall die gleiche Gefahr ausgebrochen zu sein.« Der Nachtalb ließ ein langes, wimmerndes Seufzen hören. »Und weiß man denn, was es ist und woher es kommt?« »Ich fürchte, nein, niemand kann es erklären.« »Und die kindliche Kaiserin selbst?« »Die kindliche Kaiserin ist krank, sehr, sehr krank. Vielleicht ist das der Grund des unbegreiflichen Unglücks, das über Phantasien gekommen ist. Aber bis jetzt hat keiner der vielen Ärzte, die im Palastbezirk dort oben beim Magnolienpavillon versammelt sind, herausbekommen, was man tun kann. Niemand weiß ein Heilmittel.« »Das Hu-Hu ist eine Katastrophe.« »Ja, was ist es?« Unter diesen Umständen verzichtete Wuschwusul vorerst darauf, sich bei der kindlichen Kaiserin anmelden zu lassen. Zwei Tage später kam übrigens auch das Irrlicht Blub an, das natürlich in die falsche Richtung gelaufen war und dadurch einen riesen Umweg gemacht hatte. Und schließlich, weitere drei Tage später, traf auch der Felsenbeißer Björn Rachzak ein. Er kam zu Fuß dahergestampft, denn er hatte in einem plötzlichen Anfall von Heißhunger sein steinernes Fahrrad aufgegessen. Während der langen Wartezeit befreundeten sich die vier ungleichen Boten innig und blieben auch späterhin zusammen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.